Es ist vorbei. Ich sitze im Gras, in der Sonne und einem wolkenlosen blauen Himmel. Das Gras ist trocken, die Erde unter dem Gras warm. Ich lege mich ins Gras und schließe die Augen. Es ist aus. Es ist vorbei. Das, was jetzt kommt, hat noch keinen Namen. Fernrassenpanzer, die bisher noch keinen Schuss abgefeuert haben. Ich weiß nicht, was durchdringend die Stille zerreißt. Das Kettenschlurren der Panzer oder der Gesang der Kinder, den ich nicht zu beschreiben vermag. Obwohl ich mir einmal eingebildet habe, mit Worten alles sagen zu können. Es ist aus. Es ist vorbei. Ich warte auf das, was kommen wird, um es als Erster zu beschreiben. Die Bürger haben ihre Stadt verlassen, die Eltern ihre Kinder, die Funktionäre ihre Ämter. Sie sind vor dem geflüchtet, was noch keinen Namen hat. Ich liege im Gras und denke darüber nach, wie alles anfing. Ich war auf der Flucht, vom Himmel ausgedrückt. Ich war freiwillig ins Exil gegangen. Ausweis bitte und Ihre Fahrkarte. Personalausweis mit Lichtbild, Daumenabdruck, Zahnfeinbau, Schädelumfang, Intelligenzquotient. Sie haben die Hauptstadt unseres Landes verlassen, um sich ins Grenzgebiet zu begeben. Wer hat Ihnen die Erlaubnis dazu erteilt? Der Herr Präsident, vielmehr seine Vollzugsbeamten. Wie Sie sehen, ist die Genehmigung zum Verlassen der Hauptstadt achtfach gestempelt. Darf ich einen Blick auf Ihre Lektüre werfen? Ich lese in meinen eigenen Werken. Ich bin Victor Laureatus und stehe als preisgekrönter Poet im Dienst des Herrn Präsidenten. Hier ein Knopfloch der Laureatenorden. Er wird alle 3 Jahre verliehen. Ich habe ihn schon 2-mal erhalten. Warum haben Sie die Hauptstadt verlassen? Ich will meine 14-jährige Tochter besuchen. Sie lebt mit meiner geschiedenen Frau in der Grenzstadt, in der ich vor 37 Jahren das Licht der Welt erblickte. Würden Sie Ihren Koffer öffnen? Ich hatte meine Lage rosiger geschildert, als sie war. Der Mensch, der nicht im Dienste unseres Präsidenten steht, der ist noch nicht geboren worden. So lautet das erste Gebot in unserem Lande. Auch ich, Victor Laureatus, stehe im Dienst des Präsidenten. Ich habe Gedichte auf ihn verfasst, habe Tragödien und Oden über ihn geschrieben und bin nicht schlecht dabei gefahren. Ich habe wie ein Fürst in der Hauptstadt unseres Landes gelebt. In einem Palast mit Dienerschaft, Dienstwagen, heizbarem Swimmingpool und künstlichem Sonnenlicht, um dem trostlosen Regenhimmel zu entkommen. Ich habe gelobhudelt, ohne deshalb auf die Schlupflöcher zu verzichten, die man zum Atmen braucht. Ich habe, anonym natürlich, Satiren und bissige Gedichte über unseren Präsidenten geschrieben und es geduldet, dass man sie unter der Hand verbreitete. Jeder wusste natürlich, dass ich sie geschrieben hatte. Nur nachweisen konnte man es mir nicht. Ich weiß, es gibt noblere Arten des Widerstandes. Aber das ist nichts für mich, ich bin kein Held. Ich will gut leben und trotzdem meinen Spaß haben. Meine heimliche Befriedigung über die Dummheit der Welt im Allgemeinen und die Dummheit unseres Präsidenten im Besonderen. Und diese Befriedigung habe ich gehabt. Ich habe gewusst, dass unser Präsident mich in Verdacht hat, ihn an der Nase herumzuführen. Aber da meine Gedichte und Tragödien bis heute das Beste von dem sind, was schwachsinnige Schriftsteller hervorzubringen vermögen, hat er mich zähneknirschend gewähren lassen. Deshalb musste ich es mir selber zuschreiben, dass ich jetzt in der Klemme steckte. Wie heißt das schöne Sprichwort? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Mit einem Wort, ich habe eine Dummheit gemacht. Ich habe mir das Taschentuch vors Gesicht gehalten, als unser Präsident uns wieder einmal speichelspritzend die Leviten las. Das war beim alljährlichen Präsidialversöhnungsfest im Club der Dichter und Denker. Er schnaubte und rührte und spie und spuckte wie ein leckes Wasserrohr. Und ich entfaltete mein seidenes Taschentuch und hielt es mir vors Gesicht. Und er spritzte weiter, als hätte er nichts gemerkt. Am nächsten Tag packte ich meinen Koffer und nahm den Zug. Dürften wir die Uhren vergleichen? Weshalb? Es ist jetzt genau 10 Uhr und 26 Minuten. Ich möchte Sie bitten, um Punkt 12 Uhr den Fensterschutz herunterzurollen. Ja, aber ich will zum Fenster hinaussehen. Immerhin ist diese Gegend meine Heimat. Ich möchte poetisch beflügelt werden. Es könnte ja ein Gedicht entstehen. Um 12 Uhr nähern wir uns der Zone des Denklabors. Ein Gong wird Sie davon in Kenntnis setzen. Die Vorschrift verlangt, dass sofort die Fenster verhängt werden. Bitte, richten Sie sich danach. Damals, nach meiner Scheidung von Rita, als ich die Grenzstadt verließ, hatte es das Denklabor noch nicht gegeben. Ein paar Leutchen liefen zwar auch bei uns mit so komischen, brillenähnlichen Verfärbungen um die Augen herum, aber man hatte sie noch nicht kaserniert. Erst als einige Zeitungen geschrieben, dass es sich möglicherweise um eine ansteckende Krankheit handelt, hatte man alle Brillenleute aus dem ganzen Lande hierher gebracht. Natürlich standen auch sie im Dienst des Präsidenten, für den sie an irgendwelchen klimatischen Experimenten arbeiteten. Seit Jahren regnete es ununterbrochen. Und wenn es so weiterging, würden Städte und Dörfer eines Tages wie brüchige Kulissen weggespült werden. Über dem stinkenden Schlamm aber würden die Brillenmenschen herrschen. Damals meinten wir noch, sie zu beherrschen, weil wir sie für uns arbeiten ließen. Nur, die klimatischen Verbesserungen, die uns die Brillenleute angeblich im Auftrag des Präsidenten bescheren sollten, waren in Wirklichkeit, wie die Behörden herausgefunden hatten, für unsere Existenz noch vernichtender als der Regen, an den wir uns mittlerweile gewöhnt hatten. Obwohl auch er seit Errichtung des Denklabors eher zugenommen als abgenommen hatte. Das wenigstens war Ritas Meinung, die sie als gehorsames Echo der Behörden von sich gab. Jeden Abend musste ich mir das anhören, wenn sie es nicht vorzog, mir meine Versäumnisse als Vater vorzuhalten. Ich wieder alles, was du dazu sagen kannst. Und warum bist du nicht eher gekommen? Was hätte ich denn tun sollen? Was, wenn du mir das vielleicht erklären könntest, ja? Oh, er wagt noch zu fragen, was er hätte tun können. Was tut der Vater einer halbwüchsigen Tochter, den andere einen Dichterfürsten nennen? Sag's ja selber. Andere, nicht? Andere. Was also tut der Vater einer halbwüchsigen Tochter, wenn er schon kein Beispiel sein kann? Er schickt Geld, ja? Und das habe ich getan. Ja, das hast du getan. Du hast Geld geschickt. Als ob sich damit alles in Ordnung bringen lässt. Immerhin haben wir uns einmal getrennt, weil ich unter anderem nicht genug Geld verdient habe. Und jetzt verdienst du genug Geld. Und hältst es mir geschmacklos, wie du bist, vor die Nase. Was also kann ich anderes für dich und Irma tun? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Du und ich, wir beide haben uns eingerichtet. Jeder von uns führt sein eigenes Leben. Irma übrigens auch. Und genau hier fängt der Mist an. Ich weiß nicht, was sie tut. Ich weiß nicht, was sie denkt. Ich weiß nicht einmal, ob sie mich gern hat. Das Wort Liebe klammere ich gleich aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie mich verachtet. Dass sie mich zum Narren hält. Dass sie meine Verbote missachtet. Meine Worte nicht zur Kenntnis nimmt. Mir auf dem Kopf herumtanzt. Ja, das ist völlig normal. Dass ich alle diese Eigenschaften nicht einmal dir ankreiden kann. Denn dann wüsste ich, woran ich bin. Also wem kreidest du Irmas Unarten an? Ihr selbst? Ihre Pubertät? Oder? Wenn es ja nur pubertäre Unarten wären. Aber auch ihre Tugenden sind schrecklich. Sie lügt nicht, sie verstellt sich nicht, sie flirtet nicht, sie weint nicht, sie schmollt nicht. Sie ist nicht sentimental. Sie verlangt kein Taschengeld, sie geht nicht ins Kino, sie interessiert sich nicht für Mode. Sie ist immer guter Laune, oder das, was sie dafür hält. Kurzum, sie geht dir auf den Nerven. Ja, und wie? Sie stört dein Wohlbefinden, ja? Du willst sie los sein? Ja, es gibt doch Internate. Je berühmter sie sind, desto länger sind allerdings die Wartelisten. Aber einem Dichterfürsten wie du einer bist, dem müsste es ohne weiteres möglich sein, sein einziges Kind dort unterzubringen. Na ja. Und zwar so weit weg wie möglich von diesem gottverdammten Nest, diesem gottverdammten Denklabor. Was hat Irma denn mit dem Denklabor zu tun? Eines Tages wird auch deine Tochter eine Brille aus blassbraun pigmentierter Haut um die Augen haben. Die Kinder dieser Stadt laufen scharenweise zu den Brillenleuten über. Sei es nur, um den blauen Himmel zu sehen. Welchen blauen Himmel? Über dem Denklabor ist der Himmel strahlend blau. Über dem Denklabor scheint die Sonne. Ich wusste es. Ich hatte den Himmel gesehen und die Sonne. Es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Bitte verhängen Sie die Fenster. Es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Bitte verhängen Sie die Fenster. Ich rührte mich nicht von der Stelle. Ich saß in meinem Abteil, rauchte und sah zum Fenster hinaus. Als ich plötzlich ein flammendes Licht am Horizont aufzucken sah. Die Wolkenwand war zurückgewichen und mit ihr der Regenschwall. Aus der kraterartigen Himmelsöffnung ergoss sich mit peitschenden Schlägen das gleißende Licht. Ich war so entzückt, dass mir die Tränen in die Augen traten. Ich sprang auf, aber genau in dem Augenblick kam der Schaffner ins Abteil gestürzt und ließ den Vorhang heruntersausen. Das elektrische Licht ging an. Ja, um Himmels Willen, was machen Sie denn da? Haben Sie denn das Licht am Himmel nicht gesehen? Ich habe nichts gesehen, mein Herr. Seit wann ist es den Fahrgästen verboten, aus dem Fenster zu sehen? Seit es dieses Licht gibt. Also haben Sie das Licht doch gesehen? Ich will es gar nicht sehen, auch wenn ich es sehen dürfte. Aber es ist uns verboten, hinzuschauen, weil es blind macht. Außerdem macht es Herzklopfen, Kopfschmerzen, Ohrensausen und Schwindel. Und dann wird man schwermütig und reizbar. Und man hat böse Träume. Seit wann gibt es dieses Licht? Ich darf darüber keine Auskunft geben. Ich muss leider ein Protokoll aufnehmen und es an den Herrn Polizeidirektor weiterleiten. Hast du das Licht mit eigenen Augen gesehen? Ich könnte es nicht ertragen. Aber Irma hat mir davon erzählt. Irma hat dir einen Bären aufgebunden. Irma lügt nicht. Sie ist das Kind dieses blauen Himmels. Ich ertrage es nicht. Ich habe Angst vor ihr. Sie macht mir das Leben zur Hölle. Sie zeigt mir die Sinnlosigkeit des Lebens und das Tag für Tag. In der Stadt gibt es Leute, die den Brillenleuten das Handwerk legen wollen. Du solltest ihnen dabei behilflich sein. Immerhin hast du das Vertrauen des Präsidenten. Ja, ich weiß. Man sagt, dass du Sudelgedichte auf den Präsidenten schreibst. Aber solange deine Gedichte in allen Lesebüchern stehen... Ja, es fragt sich, wie lange noch. Bring Irma ins Internat. Nimm sie fort von hier. Ich würde es mir überlegen. Damals maß ich dieser Unterhaltung noch keine Bedeutung bei. Ich kannte Rita, sie war ja meine Frau. Und ich glaubte auch Irma zu kennen, schließlich war sie meine Tochter. Ehrlich gesagt, ich war stolz auf sie. Irgendwann, bilde ich mir ein, bin ich einmal gewesen, wie Irma heute ist. Mutig, ehrlich, wahrhaftig und fröhlich. Aber das ist schon lange her. Denn irgendwann, und zwar sehr rasch, begann ich mich zu verändern. Zum Schlechten natürlich, wie könnte das anders sein? Vielleicht ist unser gesellschaftliches System daran schuld. Unser Präsident, der ewige Regen, die fehlende Sonne, der fehlende blaue Himmel. Obwohl ich mich zu erinnern glaube, ich hätte in meiner Kindheit inmitten der aschgrauen Regenwolken etwas Seidiges, Blaues, Sinnbetörendes erspäht. Aber vielleicht habe ich das nur geträumt. Vielleicht ist das auch nur eine im Erbgut verankerte Erinnerung an einmal Gewesenes. Denn auch Rita erzählte manchmal von diesem blauen Himmel. Damals sprachen wir noch über solche Dinge. Warum begann dann eines Tages alles schief zu gehen? Zwischen uns beiden und natürlich auch in mir. Ich weiß heute selber nicht, wo die Trennungslinie zu ziehen ist. Oh, lieber Gott. Warum auch nach Erklärungen suchen, welchen Sinn hat es? Es ist nun mal so. Alles spitzt sich zu und platzt in den Nähten, weil es vorne und hinten nicht mehr reicht. Eine moderne Ehe ist etwas überaus Problematisches. Der Gedanke an Trennung ist sozusagen einprogrammiert. Wenigstens gab es nach 3-4 Ehejahren mit Rita wohl keine einzige Woche, in der ich nicht an eine Trennung gedacht hätte. Obwohl sie dann diejenige war, die das Ultimatum stellte. Entweder oder. Entweder oder, das hieß damals. Entweder du gibst die kleinen Mädchen auf, verdienst Geld, passt dich an, machst mit, was man bei uns so mitmachen nennt, oder ich gehe. Und sie ging. Und ich ging. Nur die kleinen Mädchen, die sind geblieben. Ich tat all das, was sie von mir verlangte. Ich verdiente Geld, passte mich an, wurde zum Dichter, Fürsten, verschob auf später, was ich in meinen anonymen Gedichten allenfalls zu flüstern wagte. Und das, was ich aufschob, verflüchtigte sich allmählich. Ich merkte es selbst immer seltener. In schlaflosen Nächten vielleicht oder nach zu viel Alkohol. Oder als Rita von Irmas Tugenden zu sprechen begann. Für mich war es jetzt zu spät. Trotzdem war ich stolz auf Irma. Irma, mein besseres Ich. Mein Stellvertreter, mein Fürsprecher. Ich war so angetan von diesem Gedanken, dass ich erschrak, als mich jemand ansprach. Papa, Papa, so lauf doch nicht so schnell. Irma, was machst du denn so spät auf der Straße? Und wer ist dieser junge Mann? Das ist Andreas. Er geht in meine Schule in eine höhere Klasse. Meine Mutter wird sich Sorgen machen. haben dich gesucht, Papa. Wir sind in Ihrem Hotel gewesen, Herr Laura Artus, und haben dort auf Sie gewartet. Es ist uns zu langweilig geworden, Papa. Da sind wir dir entgegengegangen. Ich dachte immer schon, dass du bei Mama bist. Wir haben in der Telefonzelle gestanden und euch durch die Fenster beobachtet. Ach, warum seid ihr nicht reingekommen? Wir wollten dich allein sprechen. Also, du gehst jetzt nach Hause, Irma, ja? Und dieser junge Mann begleitet mich ins Hotel zurück. Unterwegs kann er mir erzählen, was ich da immer fühle. Dann gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Andrea. Gute Nacht. Ja, was wolltet ihr von mir? Wir wollten Sie im Namen unseres Schülerrates in unsere Schule einladen. Sie sind ein berühmter Dichter. Ihre Gedichte gehören zum Lesestoff der Klassen 5 bis 13. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ach so, Interview. Und dann ein paar Autogramme noch vorangehender Lesung, ne? Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie unsere Zusammenkunft nennen wollen. Na, bitte keine Reklame. Das ist im Augenblick nicht in meinem Interesse. Du verstehst schon, was ich meine. Also keine Plakate, keine Mitteilungen an die Presse natürlich auch. Keine Massenveranstaltungen. Ja, ein kleiner Kreis von ausgewählten Zuhörern, die sich für Literatur interessieren. Und das mit die Berichten. Ja, das lässt sich einrichten. Sagen wir heute in der Woche, ja? So am späten Nachmittag? Okay. Wir können das ja noch telefonisch festmachen. Willst du damit raufkommen, was heißt es drüben? Nein, danke. Ich bin abgehärtet. Ich will nur meinem Vater gute Nacht sagen. Wir hatten das Foyer des Eden betreten. Die Tapeten wölbten sich vor Feuchtigkeit, auf dem Teppich schimmlige Flecke. Über den Blätterkronen der Topfpflanzen schien eine Glocke aus Wasserdunst zu schweben. Trotzdem geheizt, volle Pulle. Also kam ich sofort ins Schwitzen. Teddy, der Barmann, legte den Telefonhörer auf und sah uns vorwurfsvoll an. Da bist du ja, du gottverdammter Mängel. Und wo ist die Tochter von Herrn Laureatus? Du hast sie hoffentlich nach Hause. Ja, zu gut, Teddy. Irma ist von Andreas zu Hause abgeliefert worden. Und warum bist du nicht selber gleich nach Hause gegangen? Ich hatte was zu besprechen mit Herrn Laureatus. Seit wann hat ein Junge wie du mit Dichtern und mit Denkern Umgang? Gute Nacht, Vater. Ich geh jetzt nach Hause. Du bleibst hier, bis mein Dienst zu Ende ist. Ich werde sowieso bald abgelöst, dann gehen wir zusammen nach Hause. Ab in die Küche und warte dort auf mich. Entschuldigen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie mit Ihrer Tochter auch so viel Ärger haben. Knallt Ihnen Andreas auch immer die Wahrheit ins Gesicht? Ja. Und wie ist mit Haschen, Rauchen und Trinken? Das interessiert ihn nicht. Mädchen? Nicht in dem Sinne, wie Sie es meinen. Was haben Sie denn dann an ihm auszusetzen? Das will ich Ihnen sagen. Er verachtet mich. Er hält mich zum Narren. Er befolgt meine Anordnung nicht. Er hört einfach nicht auf mich. Er tanzt mir auf dem Kopf herum. Das habe ich doch schon so ähnlich mal gehört. Aber nicht von mir. Verzeihen Sie. Dr. Geist, Herr Quadriga und der Herr Sanitätsrat, da erwarten Sie in der Bar. Geist und Quadriga waren meine Saufkumpane. Meistens stieß auch der Sanitätsrat zu uns und manchmal sogar der Bürgermeister. Aber zum innersten Kreis zählten sie nicht. Geist war für die medizinische Betreuung der Brillenleute zuständig. Und da der Sanitätsrat seinen Schützlingen nicht gerade hold war, pöbelten sie sich ständig an. Der Bürgermeister hielt sich aus diesen Streitigkeiten raus, wie ich überhaupt den Eindruck hatte, als käme er nur um meinetwillen. Denn was Quadriga, unseren Skulptor Laureatus, betraf, so war er ohnehin die meiste Zeit nicht vernehmungsfähig. Quadriga hat unseren Präsidenten Dutzende von Malen abgebildet. Im Stile des idealistischen Maximalismus, versteht sich. In Bronze und in Marmor. In deklamatorischer Pose oder hoch zu Ross. Er hat damit sein Schäfchen ins Trockene gebracht. Aber anstatt sich in der Hauptstadt zu vergnügen, soff er sich hier in seiner verfallenen Villa zu Tode, wenn sich im Eden keine bessere Gesellschaft fand. Seit meiner Ankunft hatte er mehr Glück und dankte es mir, indem er mich in Bronze zu porträtieren versprach. Ich war also keineswegs überrascht, dass meine Freunde mich bereits erwarteten. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Na, Dr. Geist, wann nehmen Sie mich endlich zu Ihren Schützlingen mit hinaus? Der Besuch des Denklabors ist Außenstehenden nicht gestattet. Ich könnte vielleicht über den Herrn Sanitätsrat eine Sondererlaubnis einholen. Nicht so, Herr Sanitätsrat? Dr. Geists Freunde sind ansteckend krank. Sie sind nicht krank. Sie sind alles andere als krank. Sie sind, falls Sie mir den Ausdruck gestatten, Herr Sanitätsrat, erleuchtet. Um sich anzustecken, müsste Herr Laureatus zuerst erleuchtet werden. Erleuchtet? Ich bin erleuchtet. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt. Quadriga, Skulptor Laureatus, Ehrenbürger dieser Stadt. Und wer sind Sie? Ihr poetischer Doppelgänger, Herr Quadriga. Sehr erfreut. Ich werde Ihren Charakter konfigurieren. Teddy, für meine Freunde ein Scotch ohne Soda. Dr. Geist, Ihre Schützlinge verführen die Kinder. Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen, Herr Laureatus. Der Whisky. Danke, Teddy. Meine Tochter Irma sagt, dass der Himmel über dem Denklabor strahlend blau ist. Ja, man arbeitet an Klimaversuchen. Der Herr Präsident möchte seinen geliebten Untertanen einen strahlenden blauen Himmel zum Geschenk machen. Prost. Man sagt, Ihre Schützlinge wiegeln die Kinder gegen die Eltern auf. Jung gegen alt, alt gegen jung, schwarz gegen weiß, weiß gegen schwarz, klug gegen dumm, dumm gegen... Ja, ja, man sagt, die Kinder haben aufgehört, Kinder zu sein. Bald werden sie aufhören, Menschen zu sein. Es kommt darauf an, was Sie unter Menschen verstehen. Herr Sanitätsoffizier, vor Ihrer Leitung. Nehmen Sie sich selbst als Beispiel, Viktor. An die Zukunft glauben Sie nicht. Die Vergangenheit lehnen Sie ab. Denn wann immer Sie über die Schulter zurückblicken, sehen Sie unseren Präsidenten. Also leben Sie nur in der Gegenwart. Und sogar das nur auf Pump. Als Geschöpf des Präsidenten. Trotzdem, es gibt Menschen, die selbst in der dunkelsten Gegenwart von der Zukunft und für die Zukunft leben. Um sie uns gewaltsam aufzudrängen, ja? Vor einiger Zeit tauchten sie auf, die kleinen Inseln der Hoffnung in Stadt und Land. Und dann, auf Geist unseres Präsidenten, trieb man sie an einem Ort zusammen, weg von ihrer Umgebung. Isolation. Das Denklabor eine Insel der Hoffnung, der blaue Himmel ein Fanal der Hoffnung, die Pigmentbrille ein Zeichen genetischer Erwähltheit. Sie machen Fortschritte, Viktor. Dann begreife ich nicht, warum Sie mich nicht zu Ihren Schützlingen führen wollen. Dass man kluge Leute hinter Schloss und Riegel steckt, das leuchtet mir gerade noch ein. Aber warum man die Dummen nicht zu ihnen lässt, das geht mir nicht in den Kopf. Vielleicht sind Sie nicht dumm genug. Bringen Sie mir einen von den Brillenleuten. Ich werde ihn porträtieren. Ah, so munter, meine Herren. Sogar Herr Quadriga beteiligt sich am Gespräch. Dürfen wir uns dazusetzen? Der Herr Polizeidirektor wollte unseren Dichterfürsten persönlich kennenlernen. Er wird seine Gründe haben. Teddy, Champagner für alle. Jawohl, Herr Bürgermeister. Bitte schön, Herr Polizeipräsident. Danke. Ich werde Sie alle porträtieren. Ich fühle mich geschmeichelt, Herr Bürgermeister. Jawohl, meine Herren. Speziell das Ihre, Herr Polizeidirektor. Ich habe vor einigen Wochen den Pflichteifer Ihrer Bahnbeamten, die ja alle zugleich der Polizeidirektion unterstehen, bewundern dürfen. Man nahm ein Protokoll auf, weil ich es wagte, mich im Anblick jenes blauen Himmels zu erquicken, den uns der Herr Präsident zum Geschenk machen will. Unser gemeinsamer blauer Präsidialhimmel. Und das ist ungehorsam, ne? Oder muss ich noch weitergehen und sagen, das ist Revolution? Sie sehen die Dinge falsch, Herr Laureatus. Der Herr Präsident hat den Kopf in den Wolken. Wir aber, die wir mit gesenkten Lidern unsere Pflicht tun, wissen, was von oben auf uns zukommt. Auf uns und auch auf den Herrn Präsidenten könnte man es ihm nur plausibel machen. Glauben Sie mir, Herr Laureatus, der blaue Himmel ist eine Bedrohung für unsere Bürger. Sicher, wir alle haben den Regen satt, wir hassen dieses ständige Nässen und Nieseln. Aber ebenso hassen wir das gleißende Licht über dem Denklabor. Der Herr Präsident hat diesen blauen Himmel, hat dieses Licht noch nicht gesehen. Wir, seine Untertanen, brechen beim Anblick dieses Himmels in Tränen aus. Haben Sie schon einmal einen Menschen in dieser einsamen Helligkeit stehen sehen? Haben Sie seinen Schatten beobachtet? Glauben Sie mir, das ist zum Fürchten. Wäre es anders, dann würden unsere Bürger in Scharen zum Denklabor hinauspilgern. Wäre es anders, dann hätte der Herr Präsident keinen Stacheldraht um das Denklabor errichtet. Er würde es nicht durch seine Elitetruppen bewachen lassen. Wissen Sie auch, dass es in unserer Stadt schon das erste Sudelgedicht auf dieses schändliche Licht gibt? Der Verfasser, Herr Laureatus, ist uns unbekannt. Aber das Produkt seiner schmutzigen Fantasie ist durch einen glücklichen Zufall in unsere Hände gelangt. Teddy? Ja, bitte. Holen Sie doch Ihren Sohn. Er soll Herrn Laureatus dieses Gedicht vorlesen. Ja, sofort. Zum Wohl. Herr Bürgermeister? Laureatus. Andreas, bitte würden Sie uns das mal vorlesen. Das Espenblatt bebt, nass und nachtschlaff, es wartet auf den Sonnenaufgang. Erwartungsvoll schläft auch die Stadt, es schlafen Plakate, Häuser, Drähte und Antennen. Bald die Vögel schreien's los, bald kriecht das Dunkel in die Keller, kriecht in die Tore, Hinterhöfe, Winkel, starrt mit erloschenen Augen auf der Uhren Zifferblätter, spricht mit der Stimme derer, die das Licht, die Sonne nicht ertragen. Was wollt ihr Leute denn von mir? Das Dunkel machte mich nicht völlig blind, Für euch wurde ich schwarz und schwärzer, dass das Gewissen euch nicht quält, dass schlimmer Vorwurf euch nicht narrt. Schweig, schweige, Nacht, o schweige, du wirst das Licht nicht überschreien. Schweig, denn jetzt ist es Tag, ja, Tag, der Tag, der spricht, der Tag, der redet. Wir wollen endlich sehen und erinnern. Wir wollen Kot und Schmutz als Kot und Schmutz sehen, denn es ist Zeit. Hört, was das Licht uns sagt. Wir wollen die Gesichter unserer Feinde sehen, ihnen die Hände auf den Rücken drehen, ihnen die Hälse, ja, die Hälse umdrehen. Schrill tönt es, wenn die Nachttischwecker schnarren, in Rohren schmatzt das Wasser, Türen knarren. Ihr Schläfer, aufgewacht und guten Morgen. Die Vögel singen, dafür werde ich sorgen, denn es ist Zeit. Das ist Revolution, das ist Aufruhr, Herr Laureatus. Ein Dichter wie Sie, ein Sänger der Ordnung, ein Barde des ewigen Friedens, ein Vertrauter des Präsidenten, muss das nach den ersten Zeilen heraushören. Du kannst gehen, Andreas, du hast sehr flüssig gelesen. Für jemanden, der den Text nicht kennt, eine bewundernswerte Leistung. Ich hoffe, du benachrichtigst uns, wenn dir ein ähnliches Sudelgedicht in die Hände fallen sollte. Ich sehe, Sie sind betroffen, Herr Laureatus. Sie schweigen. Augenblicke der Besinnung sollen wir nicht stören. Wir dürfen uns deshalb von Ihnen verabschieden. Bis bald, Herr Laureatus. Bis bald. Sie werden von uns hören. Ich war in der Tat sprachlos vor Schreck. Ich hatte dieses Gedicht gleich nach meiner Ankunft geschrieben und dummerweise vergessen, es zu vernichten. Vielleicht hatte man beim Aufräumen mein Zimmer gefilzt. Oder Irma, sie besuchte mich ein paar Mal im Hotel, hatte es gefunden und für ihre Freunde abgeschrieben. Ich wollte sie nicht direkt fragen, um sie nicht in die Sache hineinzuziehen. Überdies stand das Schultreffen bevor, von dem ich mir einige Aufschlüsse versprach. Wer, wenn nicht die Jugend, würde meine rebellische Kehrseite zu schätzen wissen? Ruhe bitte, seid doch mal ruhig. Wir wollen uns heute mit einem Bürger unserer Stadt unterhalten, der noch dazu ein berühmter Dichter ist. Was ist Ihnen lieber, Herr Laureatus? Sollen wir unsere Fragen schriftlich oder gleich vom Platz aus an Sie richten? Hallo Kinder. Hallo Irma. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich mache mir nicht so viel aus solchen Dichter-Leser-Begegnungen. Wer ist mein Leser? Was hat mein Leser von mir gelesen? Deshalb versuche ich, diese Begegnungen in ein Frage-Antwort-Spiel zu verwandeln, bei dem ich die Fragen stelle. Ja? Also. Habt ihr alle meine Werke gelesen? Ja. Ja. Weiter, weiter. Habt ihr alles von mir gelesen? Ja, alles. Na, da bin ich sehr beeindruckt und überrascht. Wahrscheinlich wollt ihr wissen, wie es dazu kam, dass ich zu schreiben begann. Nun, das war so. Ich habe, wie ihr wisst, mein Abitur an dieser Schule hier gemacht. Und bei der Schulveranstaltung musste ich den Monolog des Hamlet sprechen. Und den konnte ich natürlich nicht auswendig. Also habe ich einfach improvisiert. Und das Überraschende war, dass niemand etwas gemerkt hat. Ja. Das war sozusagen mein erster dichterischer Versuch. Und dass es dabei nicht geblieben ist, das dürfte euch allen ja bekannt sein. Oder soll ich euch vielleicht was über meine literarischen Pläne oder die Struktur meiner Poesie erzählen? Ich glaube, Herr Laureatus, davon sollten wir, wenn überhaupt, erst dann mit Ihnen sprechen, wenn wir ein Bild von Ihnen gewonnen haben. Das heißt aber, wir fragen und Sie antworten. Ja, dann schieß mal los. Wie möchten Sie uns, die Jugend, Ihre Ablösung sehen? Ohne Pickel. Im übertragenen Sinn natürlich. Also ehrlich, gütig, auf das Wohl des Mitmenschen bedacht. Sind Sie auf das Wohl des Mitmenschen bedacht? Ja, das habe ich nie von mir behauptet. Klug, versteht ihr mich? Klug solltet ihr an erster Stelle sein. Klug im Sinne von Lebensweisheit, von savoir-vivre. Was ist das bitte? Klug ist heute derjenige, der sich dümmer stellt, als er ist und daraus seinen Nutzen zieht. Gilt das auch für morgen? Ihr kennt doch mein Gedicht. Ich beschreibe darin den Zustand der Welt, in der wir leben, weil der Zustand der Welt, in der wir leben, nichts Geringeres ist als der Zustand der Menschheit. An wen sind denn diese Zeilen gerichtet? Wir wollen die Gesichter unserer Feinde sehen. ihnen die Hände auf den Rücken bringen, ihnen die Hälse, gar die Hälse umdrehen. Wer ist dieses Wir? Meinen Sie uns damit? Wollen Sie mit uns die Welt verändern? Ihr Schläfer, aufgewacht und guten Morgen. Die Vögel klingen, dafür ist Sorgen. Das ist Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Poesie ist immer dialektisch zu verstehen. Die alte Welt zerstören, um auf ihren Trümmern eine neue zu errichten, ist bei Gott ein alter Hut. Das Resultat hat bisher immer enttäuscht. Das, was an der alten Welt besonders hassenswert gewesen ist, überlebt die neue, während das Erhaltenswerte zugrunde geht. Gedichte sind dazu da, um nicht beim Wort genommen zu werden. Ich war ehrlich entsetzt. Ich sah in diese reinen Gesichter und glaubte, eine Schar von Engeln mit mörderischen Waffen auszustatten. Victor Laureatus und sein Kinderkreuzzug. Es hatte mir gerade noch gefehlt. Meine Sudelgedichte auf dem schwarzen Büchermarkt, versteigert und verhökert, beschäftigten Zyniker wie mich höchst angenehm und jagten ein paar Funktionären für einen Augenblick vielleicht sogar Furcht ein. Aber dass irgendjemand sie ernst nehmen könnte, hielt ich für ausgeschlossen. Und hier saßen sie vor mir, mit strahlenden Augen, wunderbar weißen Zähnen. Und sogar die Pickel auf den glatten Stirnen unter dem Buschelhaar waren. Ja, ja, waren schön. Und diese schönen Kinder warteten nur darauf, sich auf mein Kommando in den Kampf zu stürzen. Das Schicksal hatte mich eingeholt. Dem Dichterfürsten war das Schlimmste und Ehrenvollste widerfahren, was einem Poeten widerfahren kann. Man hatte ihn ernst genommen. Wir wollen die Gesichter unserer Feinde sehen, ihnen die Hände auf den Rücken drehen, ihnen die Hälse an die Hälse umdrehen. Kinder, Kinder, bitte nur das nicht. Nicht mit mir, ihr seid ja verrückt geworden. Ihr habt allesamt den Verstand verloren. Herr Laureatus, Sie haben uns missverstanden. Wir wollen ja gar nicht die alte Welt zerstören, schon gar nicht mit Ihnen. Wir wollen nur nicht mehr in ihr leben. Die alte Welt hat sich längst selbst zerstört, nur merkt sie es noch nicht. Sie, Herr Laureatus, Sie heben das System unserer Gesellschaft in den Himmel. Sie preisen es und im gleichen Atemzug rufen Sie zu seinem Sturz auf. Aber Sie begreifen nicht, dass Ihre Generation kein besseres System verdient und keine bessere Gesellschaft verkraften würde. Für diese Erkenntnis danken wir Ihnen. Mehr brauchen wir eigentlich von Ihnen nicht zu wissen. Hab keine Angst, Papa. Du sollst es gut bei uns haben. Wir werden niemandem was antun. Vielleicht lernst du sogar um. Ich kam ziemlich erledigt im Hotel an. Normalerweise nahm die Begegnung mit meinen Lesern einen anderen Verlauf. Man erwartete mich entweder mit echter Ehrfurcht, weil ich ein Schoßkind des Präsidenten bin, oder mit respektvollem Augenzwinkern, denn immerhin galt ich als der ungekrönte König der Sudelreimerei. Ja, ich war überhaupt der Einzige im Lande, der so etwas wagt und nicht erwischt wurde. Im Gegenteil, ich stieg ständig im Kurs. Ich balancierte wie ein Akrobat auf dem straff gespannten Seil des Ruhmes. Ein Seil über dem Abgrund, sicher, aber das war der Spaß dran. Nur bin ich nicht sicher, ob der Spaß an der Gefahr wirklich so groß war. Savoir vivre heißt ja nicht unbedingt pericolose vivre. Formal gesehen bin ich am besten, wenn ich Lobhudeleien schreibe. Denn da wird mein poetischer Ehrgeiz angestachelt. Es ist wirklich ein Unterschied, ob man wie ein eruptionsgeladener Vulkan Gedichte aus sich herausschleudert oder ob man auf dem Bauche kriechend devotional Poesie in Kunst verwandelt. Ich mache mir nichts vor. Als Sudelreimer bin ich mittelmäßig, wenn auch amüsant und einfallsreich. Als Staatsbarde nähere ich mich der ersten Sprosse der Genialität. Gut, diese Kinder, dessen wurde ich mir bewusst, verstanden den Unterschied zwischen ästhetischer Disziplin und emotionaler Schlamperei überhaupt nicht. Diese Unschuldsengel, diese hässlichen Schwäne, noch nicht flügge, mit grauem, noch feuchtem Gefieder. Und doch, irgendetwas war anders geworden. Aber was? Ich wusste es nicht. Aber ich spürte es in der nassen, nachtschlaffen Abendluft, in den sterbenden Geräuschen der Stadt, im Rauschen der Bäume, durch deren Laub der Wind weht. Gefahr. Noch wehrte ich mich dagegen, aber ich fühlte, wie es näher rückte. Wie es... Ich sollte ein heißes Bad nehmen, schlafen, eine Flasche Whisky aufs Zimmer nehmen, mich betrinken Niemanden sehen, niemanden hören. Mich einnebeln. Mich totstellen. Herr Laureatus, endlich. Dr. Geist und Herr Quadriga warten schon auf Sie. Ja, heute nicht, Teddy. Ich bin hundemüde. Diese Kinderstunde war ganz schön anstrengend. Hat mein Sohn... Hat er sich schlecht benommen? Nein, nein. Dann kriegt er es aber mit mir zu tun. Nein. Er machte seine Sache als Speaker der Gruppe ganz ausgezeichnet. Ja, wirklich. Ausgezeichnet. Als was bitte? Ja, als Wortführer. Als Racheengel, als junger Leitschwan. Ich verstehe Sie nicht. Nein, ist auch nicht nötig, Teddy. Geben Sie mir eine Flasche Whisky. Nein, kein Soda, ja? Ich will mir einen tiefen Schlaf antrinken. Herr Laureatus, an Ihrer Stelle würde ich jetzt nicht aufs Zimmer gehen. Ja. Ihre Freunde warten auf Sie. Ihre wirklichen Freunde. Teddy, ich bin müde. Später, ja? Später. Herr Laureatus, so hören Sie doch. Aber ich war bereits am Fahrstuhl. Als ich die Tür zu meinem Zimmer aufschloss, wusste ich, was Teddy mir hatte sagen wollen und doch nicht zu sagen wagte. Guten Abend, Herr Laureatus. Oh, was für eine Überraschung. Was für eine Ehre. Herr Polizeidirektor? Herr Bürgermeister? Guten Abend. Wie Sie sehen, wollte ich mir gerade einen Dämmerschock, meinen hochgradigen, selbstverständlich, genehmigen. Darf ich Sie dazu einladen? Ich trinke keinen Whisky. Zumindest nicht bei jeder Gelegenheit. Also dann, auf Ihr Wohl. Sie haben sich hübsch eingerichtet. Eine ganze Suite mit Bad und Solarium, wie es Ihrem Rang entspricht. Ich gehe doch wohl nicht fehl in der Annahme, dass Sie sich für längere Zeit bei uns niederlassen wollen. Auch das ist schon möglich. Schöpferischer Urlaub. Erholung von den Zerstreuungen der Großstadt zum Zwecke poetischer Inspiration. Vielleicht dürfen wir Ihnen ein paar Themen vorschlagen. Aber nicht doch, mein Lieber. Nicht gleich mit der Tür ins Haus. Die schöpferische Phase unseres Laureatus hat längst begonnen. Wie wir uns überzeugen können. Das schon, nur weiß ich nicht so recht, ob die Thematik seiner Poesie das Wohlgefallen des Herrn Präsidenten finden wird. Hören Sie, was soll diese Geheimniskrämerei? Ich bin im Augenblick viel zu abgeschlafft, um Ihre Andeutungen zu enträtseln. Kommen wir zur Sache, ja? Sie sind mir aber ein ganz schlauer Herr Laureatus. Kommt er uns nicht auf halbem Weg entgegen, Polizeidirektor? Und Sie fürchteten, wir müssten mit massivem Geschütz auffahren. Nur nicht zu euphorisch, Bürgermeister. Darf ich um genauere Informationen bitten? Und was für Material haben Sie überhaupt gegen mich? Meine überstürzte Abreise aus der Hauptstadt? Meine Pläne für die Zukunft, die von dem schöpferischen Ich nicht zu trennen sind? Natürlich sind uns die Umstände Ihrer Flucht... Verzeihen Sie, Ihres freiwilligen Rückzugs in die besinnliche Stille der Provinz nicht unbekannt. Schließlich haben auch wir unsere Antennen, unsere Fühler, unsere Beziehungen zur großen Welt. Lassen Sie mich also sagen, steht nicht gut um Sie, mein Freund. Oder muss ich noch mehr sagen? Ihre Pflicht als Sohn dieser Stadt wäre es, zum Wohl der Allgemeinheit beizutragen. Ja, was soll ich tun? Wir sind dabei, das sogenannte Denklabor zu liquidieren. Sie sollen uns dabei helfen. Das Denklabor ist des Präsidenten liebstes Kind? Sie wissen doch, alles fing mit der Brillenkrankheit an, der Brillenlepra. Sie ist zwar seit Urzeiten bei uns heimisch, nur waren die Kranken über das ganze Land verstreut und man kannte die Gefährlichkeit dieser Krankheit nicht. Erst als der Herr Präsident sie in seiner unendlichen Güte vor den Toren unserer Stadt zu internieren begann, bekamen wir die Folgen dieses verhängnisvollen Schrittes zu spüren. Folgen, die überraschenderweise darin bestehen, dass nicht die Krankheit selbst übertragen wird, sondern dass sich im Umfeld der Kranken Phänomene zu entwickeln beginnen, die von uns als störend und gefährlich empfunden werden. Zum Beispiel? Die jährliche Regenmenge in unserer Provinz hat seit Errichtung des Denklabors in besorgniserregender Weise zugenommen. Und mit ihr die Ungezieferplage, die Verschlammung des Bodens, die uns dazu zwingt, mehr und mehr auf chemische Ernährungssurrogate zurückzugreifen. Die Gefahr von Infektionskrankheiten, von der klimatischen Unbekömmlichkeit für die Psyche der Menschen ganz zu schweigen. Reizbarkeit, Aggressivität, das Gefühl der Frustration, damit verbunden das Nachlassen der Arbeitsenergie. Vielleicht scheint Ihnen das auch nur so, Herr Polizeidirektor. Vielleicht nennt man nur Krankheit, was in Wirklichkeit die Pflicht des Menschen zum Widerstand gegen das ist, was er nicht selbst gemacht hat. Und was ihn trotzdem... Unsere Irrenhäuser sind überfüllt, unsere Kinder außer Rand und Band, unsere Produktionsziffern sinken. Unsere Scheidungs- und Selbstmordstatistik steigt bedrohlich. Ebenso Kindersterblichkeit, Kriminalität, Alkoholismus, Drogenmissbrauch. Wir haben Beweismaterial, Herr Laureatus. Der Herr Präsident kann sich leicht überzeugen, dass er sich die falschen Heinzelmännchen ausgesucht hat. Und Sie, Herr Laureatus? Ich soll ein Gedicht über die Brillenkrankheit als Phänomen der Unruhe schreiben. Oder etwa einen Sudelreim für die Massen, die Brille in die Haut gebrannt, wandere ich durch die Stadt und Land. Wir wollen sachlich vorgehen. Gut, natürlich mit der gebührenden emotionalen Untermalung. Wir liefern Ihnen die Unterlagen, das Beweismaterial. Sie, den Hebeldruck, den Namen, das praktische Know-how. Was wir brauchen, ist publizistischer Aufwind. Katastrophenschlagzeilen, den Donner der Rhetorik, die Träne im Schaum der Polemik. Machen Sie aus diesen Tränen, Sie, der berühmte Sohn dieser leidgeprüften Stadt, machen Sie was daraus. Lassen Sie sich was einfallen, mein Dichterfürst. Lassen Sie sich was einfallen. Gut Ding will Weile haben. Auf 2-3 Wochen kommt es uns nicht an. Auch sollen Sie es gut bei uns haben. In jeder Hinsicht. Die Stadt weiß, ihre Söhne gegen jede Unbill zu schützen. Und das heißt? Ich spreche nicht gerne darüber, aber im Falle Ihrer Weigerung müssen Sie natürlich mit Unannehmlichkeiten rechnen. Wir haben inzwischen endlich unwiderlegbare Beweise für Ihre subversive poetische Tätigkeit. Unsere versteckte Kamera hat Sie bei Ihrem poetischen Furor für die Ewigkeit festgehalten. Das Espenblatt bebt nass und schlaff, denn es ist Zeit. Wir wollen die Gesichter unserer Feinde sehen, ihnen die Hände auf den Rücken drehen, ihnen die Hälse umdrehen, denn es ist Zeit. Verzeihen Sie, wenn ich die Zeilen durcheinander bringe, aber man behält ja nur das im Gedächtnis, was am meisten Eindruck macht. Unsere Technik ist so weit fortgeschritten, dass wir Ihre Urheberschaft an diesem Pogromgedicht einwandfrei nachweisen können. Selbst wenn der Herr Präsident von dieser Entdeckung nicht Gebrauch machen sollte, müsste er unserem Drängen nachgeben und Maßnahmen gegen Sie ergreifen. Und das kann, ich versichere Ihnen, sehr unangenehm werden. Ich will mir Ihren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Ihr Vorhaben ist interessant und vielleicht sogar verdienstvoll, aber es verlangt, soll ich mich ausdrücken, eine gewisse Dehnung moralischer Grundbegriffe. Sie wissen doch, wir Dichter können nur dann wirklich schöpferisch sein, wenn wir der Stimme des Gewissens folgen. Aber gewiss doch, die Dichter und Denker, das Gewissen der Nation, ihr Spiegel, ihr Herz und ihre Seele. Ich war ihnen in die Falle gegangen. Ich war gefangen, meine Dummheit hatte mich zu Fall gebracht. Es bestand kein Zweifel, dass sie ihre Drohung in die Tat umsetzen würden. So lange bohren und quengeln, bis ich erledigt war. Je höher der Gipfel, desto tiefer der Sturz. Fliehen? Wohin? Für uns waren die Grenzen geschlossen. Im Lande selbst gab es kein sicheres Versteck. Es sei denn, Dr. Geist würde mich im Denklabor verstecken. Sich eine Pigmentbrille in die Haut einätzen zu lassen, das dürfte keine Schwierigkeiten bereiten. Ich konnte wieder durchatmen. Meine Erschöpfung war wie weggefegt. Ich wischte nur den Angstschweiß vom Gesicht. Ich stürzte die Treppe ins Foyer hinunter. Dr. Geist und Patriga saßen noch immer in der Bar und tranken. Der Sanitätsrat war nicht da. Patriga hatte den Kopf in die Hand gestützt und dämmerte vor sich hin. Die Gelegenheit war günstig. Na, Viktor? Haben Sie Ihr Gespräch mit unseren Honoratioren beendet? Man kann es auch anders ausdrücken. Die Honoratioren haben ihr Kreuzverhör mit mir beendet. Steigen Sie von Ihrem hohen Ross runter, Dr. Geist. Man will Ihren erleuchteten Brillenleuten, Ihren Patienten, mit meiner Schützenhilfe den Garaus machen und Ihnen natürlich auch. Das überrascht mich nicht. Na, vielleicht überrascht es Sie doch, wenn ich Ihnen sage, dass es Mittel und Wege gibt, mich zu dieser Schweinerei zu pressen. Sie sollten eben keine konspirative Schubladenpoesie, sondern nur bezahlte Gedichte für Schulbücher schreiben. Ich werde noch ganz andere Dinge schreiben. Herr Präsident, ich muss Sie warnen, vor Ihrer Tür, vor Ihrem erlauchten Auge, hinter Ihrem unnahbaren Rücken, bereitet sich Furchtbares vor. Ich bin Dingen auf die Spur gekommen, von deren Existenz Sie in der Reinheit Ihres Herzens nichts wissen konnten. Ja, und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich bin der Erste, der Ihre Meisterschmähschrift zu lesen bekommt, falls sie überhaupt jemals geschrieben werden sollte. Und ob sie geschrieben werden wird? Ich habe meine Zweifel. Einen Aufruf, wie der Polizeidirektor ihn sich wahrscheinlich wünscht, können Sie selbst mit allergrößter Arbeit nicht zustande bringen. Es gibt Menschen, die quasi automatisch ihre Pflichten in das Gegenteil dessen verwandeln, was man von ihnen erwartet. Und zu diesen Menschen gehören Sie. Lob oder Tadel sein? Es ist jedenfalls von Vorteil für uns. Man weiß bis heute immer noch herzlich wenig von der menschlichen Psyche, aber umso mehr von ihren Reflexen. Der Durchschnitt, der Massenmensch, besteht ja im Wesentlichen aus der Summe seiner Reflexe. Darum brauchen wir die schöpferischen Persönlichkeiten, die individuell verarbeiten, worauf andere nur mit Reflexen reagieren. Wir brauchen Kunst und nicht plumpe Lobhudelei. Ach, Doktor, Denunziationen sind keine Poesie. Nehmen Sie die letzte Rede des Präsidenten. Verschwörer des Denklabors und Ihr geistiger Anführer also. Eine Lüge durch eine andere ersetzen. Mein formaler Sinn, mein ästhetischer Ehrgeiz, meine Psyche, das alles bleibt davon völlig unberührt. Wenn Sie die Rede des Präsidenten gelesen haben, Viktor, und sie verabscheuungswürdig finden, stilistisch natürlich, dann werden Sie den Stil natürlich verbessern wollen. Ihre Fantasie, Ihr Geschmack, Ihre verbale Sensibilität. Damit werden Sie auf all diese verwaschenen Gemeinheiten reagieren. Sie werden den toten Wortkleister beleben wollen und so unversehens Wahrheit transportieren. Und wenn Sie Glück haben, wird man es nicht einmal merken. Verstecken Sie mich in Ihrem Denklabor, Doktor. Erstens ist es nicht mein Denklabor und zweitens ist das wirklich nicht nötig, Viktor. Dr. Geist, ich werde Sie anzeigen. Ich werde Sie ruinieren. Sie wissen ja gar nicht, wie infam ich sein kann, wenn es um mich geht. Retten Sie wenigstens Ihre Schützlinge vor mir, wenn Ihnen schon an sich selbst nichts liegt. Ich werde Ihre Insel der Hoffnung in eine Insel der Schiffbrüchigen verwandeln. Ich werde alles, was ich weiß, was ich kann, was ich denke, dazu verwenden, um Ihr Lebenswerk zu zerstören, was immer es auch sein mag. Machen Sie das, Viktor. Machen Sie das. Können Sie mich wirklich zu nichts Besserem gebrauchen? Wir brauchen Sie, Viktor. Aber Ihre Stunde hat noch nicht geschlagen. Die Stunde hat geschlagen? Welche Stunde hat geschlagen? Aus Pferd kann man, aus Pferd, aus Pferd. Die Stunde, sie hat geschlagen. Die Stunde hatte wirklich geschlagen. Wenn auch anders, als wir es uns alle vorgestellt hatten. Ich schlief noch, als Rita anrief. Wach auf, du betrunkenes Schwein. Irma ist fort. Ich wollte sie wecken, aber ihr Zimmer war leer. Auf dem Bett lag ein Brief. Ja, und? Sie kommt nie mehr nach Hause zurück. Die anderen Eltern haben den gleichen Brief bekommen. Verstehst du? Alle haben wir den gleichen Brief bekommen. In der Stadt herrscht Panik. Alle Kleinkinder sind auch mit fort. Man sagt, dass die Brillenmenschen die Kinder entführt haben. Na, beruhig dich doch. Irma wird schon zurückkommen. Das sind doch Gerüchte. Viktor. Irgendwer will euch mit diesem Geschwätz bloß Angst einjagen. Viktor, eben ist im Radio durchgegeben worden, dass man sich ruhig verhalten soll. Weitere Anweisungen kommen noch und so weiter. Ja, schön. Ich komme zu dir, ja? Es ist verboten, auf die Straße zu gehen. Ach, Unsinn. Du bist Irmas Mutter, ich bin Irmas Vater. Niemand kann uns verbieten, unsere Tochter zu suchen. Aber es ist verboten. Die Behörden organisieren eine Suchaktion, an der alle Eltern teilnehmen dürfen. Bis dahin müssen wir zu Hause bleiben. Naja, ich bin gleich bei dir, Rita. Natürlich glaubte ich, das sei eine organisierte Schweinerei von oben. Nur deshalb unternommen, um meiner Denunziation Nachdruck zu geben. Ich zog mich an und hetzte nach unten, wo ich Teddy in die Arme ließ. Herr Laureatus, meine Frau hat mich angerufen. Mein Sohn ist verschwunden. Ja, warum suchen Sie ihn nicht? Es ist verboten, auf die Straße zu gehen. Der Bürgermeister hat übers Radio gesagt, dass die Brillenmenschen die Kinder entführt haben. Wir sollen ruhig Blut bewahren und wir sollen weitere Informationen abwarten, wenn wir das Leben der Kinder nicht gefährden wollen. Kommen Sie, Teddy. Wir werden Andreas und Irma finden. Kommen Sie. Es ist verboten, das Haus zu verlassen, Herr Laureatus. Verstehen Sie? Es ist bei Strafe verboten. Ja, seid ihr denn alle verrückt geworden? Man treibt mit unseren Gefühlen Schindluder. Man entführt unsere Kinder und wir wagen nicht einmal, die Entführer zur Rede zu stellen, wer immer das sein mag. Zu Hause hocken und weitere Befehle abwarten, anstatt das Rathaus zu stürmen. Los, kommen Sie, Teddy, kommen Sie. Zuerst einmal bin ich Bürger dieser Stadt und ich leiste den Befehlen der Behörden gehorsam. Wir dürfen nicht einmal ans Fenster gehen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich geträumt habe oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist doch egal. Ich weiß nur, dass ich es erlebt habe. Und dass ich das bis heute nicht vergessen kann. Ich lief auf die Straße hinaus. Bis auf die Kinder, die in lockeren Reihen die ganze Breite des Fahrdamms in Anspruch nehmen, an mir vorbeizogen, war sie leer. Sie sangen und lachten und beachteten mich nicht, wie ich da am Straßenrand stand. Der Regen schien ihnen nichts auszumachen. Sie liefen mit bloßen Füßen durch die Pfützen, als wäre es ein heißer Sommertag und der Regen eine Erquickung. Und auch mir kam es plötzlich so vor, als würde die Luft wärmer. Ich hob mein Gesicht zum Himmel und spürte heiß und blendend das Licht. Die Kinder gingen zur Stadt hinaus. Aber ich hatte nicht den Mut, mich ihnen in den Weg zu stellen. Die Älteren hatten die Kleineren auf den Schultern oder trugen sie im Arm. Auch Irma hatte ein kleines Mädchen an der Hand. Sie lächelte mir zu, drehte sich aber nicht nach mir um. Andreas mit einem kleinen Jungen auf dem Rücken winkte mir zu. Die Kinder verließen die Stadt, ohne auch nur ein einziges Mal zurückzublicken. Irgendein geheimnisvolles Ziel vor Augen marschierten sie leichtfüßig und unbekümmert durch die ausgestorbenen Straßen, während ihre Eltern nicht einmal wagten, aus den Fenstern zu schauen. Und ich hilflos am Straßenrand. Und die Kinder immer weiter in den lichtdurchtränkten Nebel hinaus. Bis ich auch das Gemurmel ihrer Stimmen nicht mehr hörte. Das Lachen und Singen, das Lallen der Kleinsten, wie sie aus dem Schlaf erwachten und nicht einmal weinten, wie ihnen der Regen das Gesicht benetzte. Ich stand da. Ich wagte nicht, mich ihnen anzuschließen. Und ich hätte doch nichts lieber getan als das. Und dann hörte ich nichts mehr. Da war nur noch die menschenleere Straße, dämmerig, der Regen schüttete. Eine ungeheure Wut erfasste mich. Eine Verzweiflung, wie man sie empfindet, wenn das große Glück, die einzig wesentliche Erkenntnis, die man im Leben haben kann, greifbar nahe ist und sich plötzlich alles in nichts auflöst. Ich weiß nur noch, dass ich wie ein Wahnsinniger durch die Straßen lief, an den endlosen Häusereien vorbei, an deren Fenstern noch immer niemand zu sehen war. Vorbei am Rathaus, an Polizei und Ordnungsamt, an Kneipen und Geschäften, an Banken und Tankstellen. Bis ich atemlos vor Ritas Haus stand. Die Tür nicht abgeschlossen. Rita im Morgenrock am Küchentisch. Im Radio das Pausenzeichen unseres Provinzsenders. Wie siehst du denn aus? Wieso hat man dich durchgelassen? Ich habe Irma gesehen. Wo? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Die Kinder haben die Stadt verlassen. Sie haben gelacht und gesungen und die kleinen Geschwister in der Hand geführt oder auf der Schulter getragen. Sie waren glücklich. Du lügst. Sie warteten mit nackten Beinen durch die Pfützen. Sie haben kein einziges Mal zurückgeschaut. Immer nur nach vorne. In die Zukunft. In die Zukunft. Du lügst. Die Brillenleute haben sie entführt. Das kam auch übers Radio. Die Brillenleute sind maskiert und geräuschlos in die Häuser eingedrungen und haben die Kinder mitgenommen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Drogen vorher betäubt. Du hast natürlich nichts gesehen und nichts gehört. Wir soffen wie immer. Rita, lass doch das Geschimpfe. Versuch doch zu begreifen, was passiert ist. Die Kinder haben uns verlassen, weil wir sie enttäuscht haben. Nein. Wir haben ihnen außer Gemeinheit nichts beigebracht. Nein, nein. Wir haben gelogen. Nein, hör auf, Viktor, hör auf! Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt. Die große Suchaktion, die zugleich die erste Stufe einer wohldurchdachten Strafexpedition darstellt, beginnt in einer halben Stunde. Verlassen Sie Ihre Häuser und stellen Sie sich am Straßenrand auf. Unsere Hubschrauberkommandos haben festgestellt, dass sich die Kinder auf dem Sperrgebiet des Leprosoriums befinden, das fälschlicherweise auch Denklabor genannt wird. Bevor wir ernstere Maßnahmen ergreifen, wollen wir alle Verhandlungsmöglichkeiten ausschöpfen. Benutzen Sie geordnet und diszipliniert die Transportmittel, in denen wir Sie zum Leprosorium hinausbringen. Zu Ihrem eigenen Schutz wird Polizei Sie bewachen. Verhalten Sie sich ruhig. Bleiben Sie sitzen, bis Sie die Erlaubnis zum Verlassen der Transportmittel erhalten. Beweisen Sie, dass Sie auch im Unglück gute Bürger dieser stolzen Stadt sind. Verlassen Sie jetzt Ihre Häuser und warten Sie, bis Sie einsteigen können. Denken Sie daran, das Leprosorium ist Sperrgebiet. Sie dürfen sich ihm nur im Schutz der Polizei nähern. Unternehmen Sie nichts, was Sie mit dem Gesetz in Konflikt bringen könnte. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich dieser Völkerwanderung anschließe. Was können wir anderes tun? Du hast doch ein Auto. Man würde uns unterwegs anhalten. Es gibt Umwege, Landstraßen. Ich kenne mich hier noch ziemlich gut aus. Ich mach das nicht mit. Ich will meine Tochter nicht gefährden. Du willst dich selbst nicht gefährden. Und das weißt du auch ganz genau. Du bekommst die Schlüssel nicht. Ich nehme sie mir einfach. Hinter deinem Rücken. Das entlastet dich vor den Behörden, klingt glaubhaft und entspricht meinem schlechten Charakter. Vielleicht erreichst du ja wirklich was. Vielleicht sollte ich... Ja, ja, du solltest, Rita. Du solltest. Nein, ich kann nicht. Aber ich wünsche dir Glück. Schon wegen Irma. Ich hatte Glück. Ich kam ungehindert aus der Garage und auf nicht kontrollierten Nebenwegen aus der Stadt heraus. Die Sirenen heulten, Hubschrauber kreisten noch immer über den Feldern. Es regnete. Wie ich es noch nie in meinem Leben habe regnen sehen. Eisige Wasserwände umschlossen mich, sodass ich im schwachen Licht meiner Scheinwerfer wie durch einen Wassertunnel schlingerte. Es war totaler Regen. Jeden Augenblick konnte ich wie ein Treibholz hinweggeschwemmt werden. Das Blechdach über mir brauchte bloß nachzugeben oder eine Tür oder ein Fenster zu zerspringen. Ich verlor fast die Kontrolle über das Steuer. Um mein Haar wäre ich in einem Graben gelandet oder gegen einen Baum gefahren. Aber dann war der Wassertunnel zu Ende. Der Regen wurde schwächer. Und die Straße verlor sich vor mir in einer abschüssigen Wiese mit kniehohen, messerscharfen Grasbüscheln. In den schwarzen Wasserlöchern spiegelte sich flackernd der finstere Himmel. Ich stieg aus, um zu Fuß weiterzugehen. In der Ferne kroch die endlose Autokolonne ihrem Ziel entgegen. Requirierte Personenwagen, Busse, Laster, Lieferwagen, Polizei- und Grenzschutzvehikel, ein riesiger Leuchtwurm. Aber ich sah noch etwas anderes. Aus einer kreisrunden Öffnung im Himmel ergoss sich jenes strahlende, gleichmäßige Licht, wie ich es aus dem Fenster meines Zugabteils beobachtet hatte. Ich wagte kaum zu atmen. Diese Wiese mit den verkrüppelten Weiden und verrotteten Baumstümpfen, das war die ganze Aussichtslosigkeit meiner Existenz. Und dahinter tat sich das Paradies auf. Dieser Kontrast machte mich aber nicht traurig. Denn ich wusste plötzlich, dass ich dieses Paradies nicht erst nach dem Tode erreichen würde. Ich musste nur rüstig ausschreiten. Dass es die Sonne gab, wusste ich ja nicht nur aus Lehrbüchern, sondern aus der Erinnerung, die einige Kindheiten weit zurückliegen musste, also lange, lange vor der ersten Bewölkung. Sollte jetzt die Zeit der Entwölkung beginnen? Wenn ja, dann wollte ich der Erste sein, der darüber berichtet. Halt! Halt, wohin wollen Sie denn? Wer hat Ihnen erlaubt, hier so einfach rumzulaufen? Wie sind Sie überhaupt hergekommen? In meinem Wagen. In Ihrem Wagen? Wo steht denn Ihr Wagen? Irgendwo im Gelände, so um die 10 Kilometer von hier. Warum haben Sie sich nicht unserem Konvoi angeschlossen? Haben Sie die Befehle nicht gehört? Ich hatte keine Lust dazu. Keine Lust? Was soll das heißen? Wer sind Sie überhaupt? Ja, führen Sie mich zu Ihrem Chef, dem Polizeidirektor. Ich stehe in seinen Diensten. Ich darf tun und lassen, was ich will. Mein Name ist Victor Laureatus, falls Ihnen das was sagt. Ihren Ausweis? Habe ich zu Hause liegen lassen. Ach was, kommen Sie mit. Genau, wir haben anderes zu tun, als uns mit Ihnen abzugeben. Das sollten Sie aber tun, wenn Sie sich Unannehmlichkeiten ersparen wollen. Das werden wir auch tun. Sagenhaft so was. Na, das ist ja schon wissen, noch mehr dahinter steckt. Über dem Denklabor schien die Sonne. Das ganze riesige Areal, von dünnmaschigem Stacheldraht umgeben, lag lichtgebadet in einer Talmulde. Die erregte Menge hatte die Fahrzeuge verlassen und stand drohend im Kreis, bereit zum Sturm. Die Polizei regelte zwar das offene Gelände ab, aber nicht das war es, was die Menschen zurückhielt. Das Licht floss wie aus einer Kuppel auf die umzäunte parkähnliche Landschaft herab. Eine Kuppel, die sich auszudehnen schien. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis auch die Menge vom Licht erfasst sein würde. Der Polizeidirektor stand als einziger genau an der Grenze von Licht und Schatten, kerzengerade wie ein Soldat, als warte er auf etwas. Die beiden Posten führten mich zu ihm. Herr Polizeidirektor, diesen Mann haben wir im Sperrgebiet aufgenommen. Er behauptet, mit Ihrem Einverständnis im eigenen Wagen zum Leprosorium hinausgefahren zu sein. Ah, Sie sind es, Laureatus. Ich habe Sie schon überall suchen lassen. Ist gut so, Sie können gehen. Ja, da sehen Sie nun, was Ihre harmlosen Kranken angerichtet haben. Man hat die Kinder mit Gewalt entführt und hält sie irgendwo gefangen, um uns zu erpressen. Das ganze Gelände ist ja nie dazu geschaffen, mit uns Katz und Maus zu spielen. Der Bürgermeister verhandelt mit Ihrem Dr. Geist über die Bedingungen des Abzugs. Man hat ihn als einzigen gnädig hereingelassen. Das macht übrigens Ihre Denkschrift an den Präsidenten, Laureatus. Sie sehen es alt. Ich möchte über den Exodus der Kinder schreiben. Tun Sie das! Ich habe gesehen, wie die Kinder die Stadt verließen. Sie liefen leichtfüßig. Ja, sie tanzten fast über den Fahrbahn. Ja, denn am Straßenrand hatten sich die Brillenleute aufgestellt mit Stumpfmasken über dem Gesicht, mit vorgehaltenen Maschinenpistolen, die sie den Soldaten des Präsidenten abgenommen hatten. Die Kinder verließen die Stadt, ohne ein einziges Mal zurückzusehen. Sie standen unter Schock. Sie hielten ihre kleinen Geschwister an der Hand oder trugen sie auf dem Arm. Womit die ganze Unmenschlichkeit bewiesen ist. Niemand führte sie an. Niemand begleitete sie. Niemand bedrohte sie mit Maschinenpistolen. Sie waren heiter und vergnügt. Haben Sie den Verstand verloren, Laureatus? Sie sangen und lachten. Ich habe es selber gesehen. Ich soll Sie wohl auf der Stelle verhaften lassen, um Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Er kam nicht dazu. Denn nun hatte sich das Licht so weit ausgebreitet, dass es uns beide erfasste. Ein einziger auf uns niederbrechender Lichtschwall, der uns fast umriss. In dieser gleißenden, beweglichen Helligkeit, deren Wärme unsere feuchten Kleider zum Dampfen brachte, hörten wir eine Stimme, die ich sofort erkannte, auch wenn die Lautsprecher sie verfremdeten. Die Verhandlungen sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der Herr Bürgermeister scheint nicht begriffen zu haben, was geschehen ist. Seid ihr denn tatsächlich nicht in der Lage zu verstehen, worum es geht? Eure Kinder haben euch freiwillig verlassen. Niemand hat sie dazu gezwungen. Niemand mit Gewalt oder List dazu angestachelt. Sie haben euch verlassen, weil sie euch nicht mehr ertragen konnten. Weil sie nicht mehr so leben wollten wie ihr und eure Eltern und deren Eltern leben. Sie haben es satt, mit euren Begierden, euren Ängsten, Lügen und Ausflüchten aufzuwachsen. Sie hassen euch nicht, aber sie lösen sich von euch, weil ihr euch fremd geworden seid. Ihr braucht euch um eure Kinder keine Sorgen zu machen. Sie werden es gut haben. Besser jedenfalls als bei euch. Übrigens, heute wollen sie euch noch nicht sehen. Aber ab morgen seid ihr jederzeit willkommen. Unsere jungen Soldaten werden einen Pendelverkehr zwischen Stadt und Denklabor aufrechterhalten, bis ihr mit dem Bürgermeister die Verkehrsfrage geregelt habt. Alles das steht in euren Kräften. Nur eines müsst ihr wissen. Es hängt nur von euch ab, ob eure Kinder mit euch in Verbindung bleiben werden. Es ist die letzte Möglichkeit, sie für ein Treffen mit euch zu gewinnen. Lasst uns also für heute in Frieden auseinandergehen. Denkt zu Hause darüber nach, wie ihr euch ändern könnt. Also Leute, bis morgen. Und kommt mit frohen Gesichtern und liebevollen Herzen wieder. Aber es sollte kein Morgen geben. Zunächst machte uns nur dieses merkwürdige Licht zu schaffen, das mehr und mehr wurde. Ich meinte fast zu hören, wie es zunahm, wie es sich ausdehnte. Der Krater im Himmel riss an seinen vulkanischen Rändern auf und aus der flammend blauen Kuppel sickerte das Licht wie Gas heraus, breitete sich in flimmernden Partikeln aus und umschloss die Menschen, die immer noch da standen. Unsere Augen tränten, unsere Herzen hämmerten. Hatte ich noch einen Willen oder nicht? Diese blendende Helligkeit sog mich förmlich in die Ströme fremder Kraftfelder. Sollte ich auf eine andere, neue Wirklichkeit vorbereitet werden? Musste ich nicht vorher wie ein geschundenes Tier aus meinem alten Leben hinausschlüpfen, es wie eine wunde Haut abstreifen? Es tat weh. Brennend scharf kamen mir alle Verfehlungen, alles Unrecht, alle Schändlichkeiten, die ich begangen, alle Irrtümer, die ich mich verrannt hatte, zum Bewusstsein. Ich konnte einiges ertragen. Wie muss das erst den anderen ergehen? Sie wichen zurück. Sie liefen mit gesenkten Köpfen zu ihren kotverspritzten Wagen. Die Polizisten schwangen sich auf ihre Motorräder. Der Polizeidirektor, der Bürgermeister, kletterten in die schwarze Limousine, hinter dem kugelsicheren Fensterglas ein dunkler Vorhang. Ich sah Rita und Teddy, wie sie die Augen mit der vorgehaltenen Hand schützten und in ihrem Reisebus verschwanden. Und das alles vollzog sich in absoluter Stille, wenn auch in großer Hast. Die Menschen hatten es eilig, dem unbarmherzigen Licht zu entkommen, sich von seinem Sog, seiner Umklammerung, seinem Magnetismus freizumachen. Würde das Licht den Konvoi einholen und ihre Flucht vereiteln, oder würde es ihnen gelingen, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen? Die Wagen setzten sich in Bewegung, rasten heulend in die Zone der Bewölkung zurück, bis nur noch an der Scheinwerferlichtspur zu erkennen war, was für eine ungeheure Wagenschlange sich der Stadt entgegenwälzte, über der noch immer wolkenbruchartig der Regen niederging. Ich war als einziger zurückgeblieben. Ich hämmerte mit den Fäusten gegen die Tür, aus der erst vor kurzem der Bürgermeister herausgetreten war. Was wollen Sie, Viktor? Ich will meine Tochter sehen. Ich will sie sprechen. Sie können Ihre Tochter ab morgen jeden Tag besuchen. Alle Eltern können das. Ja. Alle Eltern sind dringend dazu aufgefordert. Sie wissen so gut wie ich, Dr. Geist, dass niemand kommen wird. Die Leute haben ihre Kinder im Stich gelassen, wie sie sich selbst im Stich gelassen haben. Schon möglich. Ich will über diesen Exodus der Kinder schreiben. Tun Sie das, Viktor. Niemand hindert Sie daran. Wir werden Ihnen unseren ersten Literaturpreis verleihen. Gehen Sie in die Stadt zurück und machen Sie sich an die Arbeit. Sie wissen sehr gut, dass ich nicht in die Stadt zurückkehren kann. Eine neue Zeit hat begonnen, in der neue Gesetze gültig sind. Schreiben Sie über alles, was Ihnen durch den Kopf geht, und kümmern Sie sich nicht darum, wo und wann es gedruckt wird. Wir brauchen Sie, Viktor. Aber nicht als unseren Parteigänger, als unseren Barden und Propagandisten, wie Sie es vielleicht nach Ihren bisherigen Erfahrungen vermuten. Wir brauchen Sie als unbestechlichen Beobachter. Es ist uns gleichgültig, auf welcher Seite Sie stehen. Seien Sie Sie selbst. Mehr erwarten wir nicht von Ihnen. Auch wenn wir Sie dafür sehr gut bezahlen werden. Er heißt Carte Blanche und dazu gute Bezahlung. So gut hatte ich es nicht einmal bei unserem Präsidenten. Wir wollen Sie auch nicht kaufen. Der Präsident meint, dass er den Bildhauer Quadriga gekauft hat. Aber er irrt sich. Er hat den Pfuscher Quadriga gekauft. Der Bildhauer Quadriga ist ihm wie Wasser zwischen den Fingern zerronnen. Der Bildhauer Quadriga ist tot. Vielleicht bin ich auch längst tot. Vielleicht bin ich auch wie Wasser zwischen den Fingern des Präsidenten zerronnen. Und habe es nur noch nicht gemerkt. Dann sind Sie heute zu neuem Leben erwacht, Viktor. Bekennen Sie sich zu Ihrem neuen Leben? Viktor Redivivus. Genau, Viktor Redivivus. Und jetzt gehen Sie in die Stadt zurück. Schreiben Sie über den Exodus der Kinder wie über ein Ereignis, mit dem ein neues Leben beginnt. Seien Sie unser erster Chronist. Vielleicht wird Ihr Bericht einmal Geschichte machen. Wer sind Sie, Dr. Geist, dass Sie mir Befehle erteilen? Sind Sie der neue Präsident? Ich erteile keine Befehle. Ich diene. Und auch Sie, Viktor, werden dienen. Sie sind verrückt, Doktor. Manchmal glaube ich, dass der Polizeidirektor recht hat. Hier geht Ungeheuerliches vor. Und Sie haben auch noch die Kinder in diese Ungeheuerlichkeit eingespannt. Ich will meine Tochter sehen. Ich werde Irma jeden Tag besuchen. Zusammen mit Rita, meiner Frau. Wir werden sie überreden, zu uns zurückzukommen. Und andere Eltern werden unserem Beispiel folgen. Sie werden schon sehen, was Elternliebe zustande bringt. Nein, nein. Nein, ich will sie nicht. Sie ist unsere Tochter. Sie erwartet uns. Uns beide, Rita. Es ist einfach unmenschlich, wenn Eltern ihre Kinder im Stich lassen. Du bist so oft zu ihr rausgefahren. Sie hat dich nicht mal sehen wollen. Weil sie will, dass wir beide kommen. Unser Beispiel wird Schule machen. Andere Eltern werden sich uns anschließen. Alles wird sich ändern. Man sagt, dass das Licht giftig ist. Dass es Lähmungen hervorruft. Bin ich gelähmt? Wart's nur ab. Solange Irma dich nicht sehen will, bin ich genauso überflüssig. Diese kleinen Kröten haben uns knallauffall verlassen. Sollen sie auch sehen, wie sie mit ihrem Leben fertig werden? Rita hatte die Wahrheit gesagt. Irma wollte mich nicht empfangen. Obwohl ich es immer wieder versuchte. Obwohl ich der Einzige war, der sich aus der Zone der Bewölkung in die Region des Lichtes hinauswagte. Niemand behinderte mich. Niemand begleitete mich. Und Irma blieb hartnäckig. Sie ließ mir ausrichten, dass wir uns bald unter glücklicheren Umständen wiedersehen würden und dass ich Geduld haben müsse. Also schrieb ich meinen Bericht. Niemand kümmerte sich um mich. Alle, die Obrigkeit eingeschlossen, hatten anderes zu tun. Täglich wurden über Radio und Fernsehen Prognosen durchgegeben, ob sich die Zone der Wolkenlosigkeit weiter ausbreiten und wie schnell das geschehen würde. Denn das Licht nahm zu. Die Lichtränder dehnten sich aus, liefen wie Quecksilber auseinander und ließen immer größere Partien blauen Himmels frei. Es ließ sich ausrechnen, wann es die Vororte erreichen und die Menschen wie eine Herde Schafe in sein Strahlennetz einfangen würde. Eines Nachmittags, als ich mit Rita in der Küche saß und sie wieder einmal dazu überreden wollte, mit mir zu Irma hinauszufahren, gab der Sender folgende Nachricht durch. Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, es ist anzunehmen, dass die neue künstliche Lichtquelle in spätestens einer Woche die Vororte unserer Stadt erreichen wird. Unseren Messungen zufolge ist dieses Licht von lebensbedrohlicher Strahlkraft. Es handelt sich um ein Produkt teuflischer Hirne. Kein kosmisches Wunder, wie viele meinen, sondern eine zerstörerische Erfindung. Wer sich der Strahlung aussetzt, gefährdet sein Leben. Eltern, eure Kinder sind verloren. Sie sind ein Opfer bestialischer Entführer geworden. Nun seid ihr an der Reihe, den Weg ins Verderben zu gehen. Wir können euch nicht mehr schützen. Wir können euch nur den Rat geben, verlasst die Stadt. Zerstreut euch in alle Winde. Verbergt euch in den Wäldern, in den Sümpfen. Wir werden sobald als möglich den Präsidenten einschalten und ihn veranlassen, wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Meldungen, dass eure Kinder sich im Schutz der neuen Sonne unserer Stadt nähern, um gemeinsam mit den Brillenleuten eine neue Ära des Lichts zu eröffnen, entbehren jeder Grundlage. Verlasst die Stadt. Wir werden, solange es uns noch möglich ist, stündlich die Entfernungen durchgeben, die unser Stadtgebiet noch von der schädlichen Lichtquelle trennt. Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, seid auf der Hut. Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, trefft eure Entscheidung. Du hast doch gehört, wir haben noch eine Woche Zeit. In dieser Woche können wir eine Wende herbeiführen. Welche Wende? Was meinst du mit Wende? Wir können diesen Idioten zeigen, dass wir noch einen Kopf auf den Schultern haben. Und wir können unseren Kindern zeigen, dass wir sie lieben und sie verstehen. Wir können dem Licht entgegengehen. Dieses Licht ist doch kein kosmisches Wunder und auch keine Erfindung bösartiger Affen. Es ist die Erinnerung an das, was einmal gewesen ist. Und es ist die Ahnung von dem, was sein wird. Es ist unser Gewissen, das wir mit Füßen getreten haben, die Liebe, die wir verraten haben und die Treue, die wir verhökert haben. Es ist unser aller Zukunft, unser aller Rettung. Lass die Verbrecher, die Gauner, die Betrüger, die Schwächlinge abziehen. Wir, Rita, wir können uns noch ändern. Wir können ein neues Leben anfangen. Wir können diese Stadt neu aufbauen. Wir können sie aus dem Sumpf ziehen, aus diesem stinkenden Schlamm. Wir können sie uneinnehmbar machen für alle Verbrecher und Friedensstörer. Wir müssen nur den Mut zur Umkehr haben. Gib mir deine Hand, Rita. Wir gehen dem Licht entgegen. Glaub mir, wir werden nicht die Einzigen sein, die das tun. Nur, Rita, wir müssen den Anfang machen. Ich war so richtig in eine große Begeisterung hineingeraten. Ich malte die Utopie der Zukunft auf die Tabula rasa unseres verwüsteten Bewusstseins. Ich sprach sozusagen mit feurigen Zungen, mit der Leidenschaft dessen, der weiß, was auf dem Spiel steht. Der plötzlich zu seiner eigenen Verwunderung Einblick in Dinge bekommen hat, die ihm bisher verschlossen waren. Ich war für die Dauer eines kurzen Augenblicks zu allem fähig. Oder glaubte es wenigstens zu sein. Alles vergeblich. Rita verstand mich nicht. Vielleicht wollte sie mich auch nicht verstehen. Vielleicht hatte sie auch einfach Angst davor, mich zu verstehen. Ich kann nicht. Und ich will nicht, Rita. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor Irma. Und vor diesem Licht. Vor dem, was kommt. Lieber das, was war. Lieber das, was man in- und auswendig kennt. Auch wenn es gemein und schäbig ist. Denn es ist das Gewohnte und Vertraute, Viktor. Was soll ich mit deinem neuen Anfang, von dem ich nicht einmal weiß, was es überhaupt ist? Wir werden es gemeinsam erfahren, Rita. Oh nein, nein. Wir werden es niemals erfahren. Denn aus dem Neuen wird doch immer nur das Alte. Wozu also die ganze Plage? Die Anstrengung, die Mühsal? Wozu das alles? Ich gehe mit den anderen. Und wohin? Das weiß ich nicht. Wir werden schon etwas finden. Wir werden abwarten. Einfach abwarten. Ja, dann leb wohl, Rita. Oder soll ich auf Wiedersehen sagen? Ich kann dir nicht folgen, Viktor. Ich kann nicht. Wir alle können es nicht. Auch wenn wir wollten. Ich kann von dem, was dann geschah, nur mit gewohnten Worten und in vertrauten Bildern sprechen. Für das Neue fehlen mir noch die Worte und die Bilder. Die Stadt entvölkerte sich im Laufe einer Woche. Zuerst machten sich die Behörden davon, nachdem sie vorher alle Akten und Papiere verbrannt hatten. Sie vernichteten die Beweise für ihre Gemeinheiten und Verbrechen. Die Stadt platzte wie ein stinkendes Eitergeschwür. Erst flüchteten diejenigen, die sich für die Besseren gehalten hatten. Der Magistrat, die Polizei, die Industriebosse, die Steuer- und Finanzbehörde, die Justiz, überhaupt alle Beamten, Funktionäre, Würdenträger, Ordensinhaber. Alle verschwanden sie in Wolken von Benzingestank, im Geknatter der Auspuffgase, im Jaulen der Sirenen, im hysterischen Gekläff der Hupen. Während das große Licht immer näher kam, während der Himmel immer blauer wurde. Die Stadtväter verließen ihre Stadt. Die Gemeinheit verließ ihre Nist- und Brutstätten. Das Laster floh aus seinen Verstecken. Über die Chausseen, die Haupt- und Landstraßen wälzte sich der Strom der regendunklen Hauptstadt entgegen, mit der es, seit das Licht sich mehr und mehr ausbreitete, keine Verbindung mehr gab. Unsere Stadt aber platzte aus allen Nähten. Und noch immer schwemmte dieser gigantische Furunkel seine stinkenden Eitermassen hinaus, bis endlich das Blut zu fließen begann. Das Volk verließ die Stadt. Die einfachen Bürger, die kleinen Ladenbesitzer, die Arbeiter und Angestellten. In überfüllten Personen- und Lieferwagen auf Rädern oder auch zu Fuß. Die Häuser verwaisten. Einige wenige Alte und Kranke waren geblieben. Verschreckte Gesichter tauchten an Fenstern auf, während das Licht immer näher rückte. Mit flammenden Zungen, mit funkelnden Blasen, mit dem Gezwitscher der Vögel, dem Summen der Bienen, dem Dampfen der Erdrinde, dem Duften der Gräser, den Stimmen der Kinder. Und dazu das Rasseln der Panzer, auf denen die jungen Soldaten saßen und sangen. Die Stadt entleerte ihren Kot und Müll in die eine Richtung, während aus der anderen die neuen Bürger anrückten. Ich ging ihnen über eine der Ausfallstraßen in die gleißende Ebene entgegen, wo mir Dr. Geist in seinem Wagen den Weg abschnitt. Da ist ja unser Empfangskomitee, Victor. Ich grüße Sie. Ja, da bin ich, allein. Und warte auf Sie, damit Sie mir alles erklären, Doktor. Gleich werden Sie Ihre Tochter Ihren flügge gewordenen jungen Schwan sehen. Ich muss Sie noch vieles fragen, Dr. Geist. Was müssen Sie mich fragen? Was das alles zu bedeuten hat und wie es weitergehen wird. Und was man tun muss, damit es weitergeht. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ich bin wie Sie, kein Erleuchteter. Ich bin auch kein unschuldiges Kind. Bis heute ist die Unio Mystica, das Bündnis von Wissen und Unschuld, immer noch zerbrochen. An den Umständen, den Missverständnissen, den Ungereimtheiten unseres menschlichen Lebens. Bisher. Also gibt es noch Hoffnung? Hoffnung gibt es immer. Wie oft sie auch scheitern mag. Vielleicht geht die Hoffnung diesmal in Erfüllung. Vielleicht ist die Stunde günstig. Die Voraussetzungen scheinen wie geschaffen für den glücklichen Ausgang. Vielleicht sind Sie der erste Mensch, der dabei sein darf, wenn sich das Unvorstellbare ereignet. Ja, aber Sie, was wird mit Ihnen? Es sieht nicht so aus, als wollten Sie die Rolle des Herolds übernehmen, der die frohe Botschaft verkündet. Es gibt nichts zu verkünden. Aber es gibt alles zu verhüten. Ich werde denen folgen, die Hals über Kopf geflohen sind, um Verstärkung heranzuholen. Ich will wissen, was sie tun und was sie vorhaben, um Schlimmstes zu verhindern. Ich bin Ihr Verbündeter, Victor. Auch wenn ich Ihnen das Feld räume. Sie sind der Chronist, ich bin der Organisator der Veränderung. Hauptakteure sind wir beide nicht. Deshalb bleiben Sie auf Ihrem Posten. Gleich was geschieht. Sie werden von mir hören. Es ist aus. Es ist vorbei. Ich sitze im Gras, in der Sonne, unter einem wolkenlosen blauen Himmel. Das Gras ist trocken, die Erde dampft warm. Ich lege mich ins Gras und schließe die Augen. Es ist aus. Es ist vorbei. Das, was jetzt kommt, hat noch keinen Namen. In der Ferne rasseln Panzer. Sie haben noch keinen Schuss abgefeuert. Ich weiß nicht, was die Stille mir zerreißt. Das Kettenschlurren der Panzer oder der Gesang der Kinder. Ein unbeschreiblicher Ton, für den ich keine Worte habe. Ich, der ich mir immer eingebildet habe, mit Worten alles ausdrücken zu können. Es ist aus. Es ist vorbei. Ich warte auf das, was kommen wird. Ich werde es als Erster beschreiben. Das war in Bayern 1 als Ursendung Die hässlichen Schwäne von Arkadi und Boris Togatzki aus dem Russischen übersetzt und für das Hörspiel bearbeitet von Helen von Sachnow.